mit dem Klavierkonzert Pan Americana von Charles Kallmann. Pan Americana heißt es, das Stück. Das ist ja dieses System von Schnellstraßen, das Alaska mit Feuerland verbindet. Auf diese Reise begeben sich Julius Basler und das Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Werner Schmidt-Bölke. Thank you. Thank you. Wie sein Vater Emmerich Kallmann schrieb auch Charles Kallmann Operetten, war jedoch mehr dem Musical zugewandt und auch anderen Genres war er nicht abgeneigt. Das hier eben, das war sein Klavierkonzert Panamericana mit Julius Basler und dem Münchner Rundfunkorchester, dirigiert von Werner Schmidt-Bölken. Hier im Concerto Bavarese jetzt Musik von Ernst August Quelle und zwar sein Werk Ein Orchester stellt sich vor. Da gibt es verschiedene Passagen, die wir jetzt in Folge hören. Es geht los mit der Präsentation, gefolgt von Bläser und Blues, dann Musik in Messing, etwas Besonderes, eine intime Begegnung und dann das Fuga-Finale. Wir hören das Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Heinz Gese. Thank you. Ein Orchester stellt sich vor von Ernst August Quelle, endete hier mit dem Fuga-Finale. Wir hörten das Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Heinz Gese. Unser Streifzug durch zeitgenössische Musik, die in Bayern entstand, geht weiter mit dem Wahlmünchner Marc Lothar. Seine Goldoni-Musik für drei Holzbläser und kleines Orchester soll es sein. Wir hören Herbert Segel Flöte, Rupert Kreipel Klarinette und Michael Weigel Fagott. Sie konzertieren zusammen mit dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Siegfried Köhler. Die Goldoni-Musik von Marc Lothar. Thank you.

Die Goldoni-Musik für drei Holzbläser und kleines Orchester von Marc Lothar mit Herbert Segel, Rupert Kreipel, Michael Weigel und dem Münchner Rundfunkorchester am Pult stand hier Siegfried Köhler. Im heutigen Concerto Bavarese jetzt noch Musik des ehemaligen ersten Kapellmeisters des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, Jan Kurzier. Das war im Jahre 1950. Kurzier begründete 1993 eine Stiftung, die er wenig später der Hochschule für Musik und Theater München übergab. Von ihm nun seine Hommage to Gershwin, und zwar ein Stück für Klavier und Orchester. Wir hören jetzt Ernst August Quelle und das Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Komponist und Dirigent Jan Kurzier. Thank you. Thank you. Die Hommage an Gershwin von Jan Kuzier. Er dirigierte hier auch das Münchner Rundfunkorchester. Der Solist war Ernst August Quelle.